B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Eine wegweisende Wahl in der Ukraine, eine entschiedene Wahl in Kroatien, Günther Oettingers Schaulaufen als möglicher Energiekommissar vor dem Europäischen Parlament, ein Politskandal in Nordirland und die Lage von Roma-Kindern in Tschechien. Das sind einige Themen im Europa-Report. Am Mikrofon begrüßt Sie Tim Aßmann. In der Ukraine wird heute ein neuer Präsident gewählt und es läuft alles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der amtierenden Ministerpräsidentin Julia Timoschenko und Oppositionschef Viktor Janukowitsch hinaus. Sie werden voraussichtlich in die Stichwahl am 7. Februar gehen. Der Urnengang in der Ukraine wird im Ausland intensiv beobachtet, denn es geht für Europa auch um eine gesicherte Energieversorgung, Thomas Franke berichtet. Das Interesse an den Wahlen in der Ukraine ist vor dem Hintergrund des Winters zu sehen. Denn, so der Gedanke, eine stabile Ukraine stürzt Europa nicht jeden Winter in die Gaskrise. Der Konflikt gilt als entschärft, zumindest vorerst. Die Regierungschefin Julia Timoschenko verbucht das offen als Sieg für sich. Die ukrainische Seite habe damit wiederholt ihr Ansehen als verlässlicher Partner unter Beweis gestellt, heißt es aus dem Büro der Premierministerin. Die Einigung war wohl vorbereitet. Bereits im Herbst hatte sich die ukrainische Regierungschefin mit ihrem russischen Amtskollegen Wladimir Putin getroffen und sich über neue Lieferbedingungen für russisches Gas geeinigt. Und Putin nutzte seine alljährliche Fernsehsprechstunde im Dezember, um klar zu sagen, was er über die Ukraine denkt. In die Führung dieses Landes haben sich einzelne Subjekte eingeschlichen, die die Probleme und Komplikationen der Vergangenheit und der Gegenwart ausschlachten. Und sie tun dies ausschließlich, das will ich unterstreichen, aus ihren persönlichen, politischen, eigennützigen Erwägungen. Aber es wird ihnen nicht gelingen, die jahrhundertealten Verbindungen zwischen der Ukraine und Russland zu zerstören. Die Einigung mit Russland über die Gaslieferungen eine Woche vor den Wahlen ist taktisch klug und kann als wohlüberlegt gelten. Timoschenko hat einmal mehr gepunktet. In Umfragen liegen die beiden eher russisch orientierten Präsidentschaftskandidaten Viktor Janukowitsch und Julia Timoschenko denn auch vorn. Der amtierende Präsident Viktor Juschtschenko ist weit abgeschlagen auf Platz 3. Viktor Juschtschenko steht für die Annäherung der Ukraine an die EU. Dieser Kurs hat seit Jahren für Konflikte mit Russland gesorgt und die Eskalation mit dem russischen Staatsunternehmen Gazprom jeden Winter befördert. Auch die Bevölkerung der Ukraine ist, was den außenpolitischen Kurs des Landes betrifft, gespalten. Im Osten leben vor allem Russen. Sie sehen die Ukraine, vereinfacht gesagt, eher an der Seite Russlands. Der westliche Teil der Ukraine dagegen sieht sich eher an der Seite des EU-Mitglieds Polen. Immer wieder wurde sogar eine Teilung der Ukraine befürchtet. Die Einigung im Gaskonflikt ist auch ganz klar ein Sieg für Russland. Denn Russland hat sich in die Innenpolitik der Ukraine immer offen eingemischt und die Energielieferungen als Hebel benutzt. Auch die EU verfolgt klare Interessen in der Ukraine, äußert diese aber dezenter. Der Pole Bogdan Marcinkiewicz ist einer der Europapolitiker der in Polen regierenden liberal-konservativen Bürgerplattform. Ich bin der Meinung, dass man sich nicht in diese Wahlen einmischen sollte. Die Ukrainer müssen ihre internen Probleme selbst lösen. Und das sind sehr große Probleme. Am wichtigsten ist, dass erstmal die Präsidentenwahlen über die Bühne gehen und die richtige Regierung gewählt wird. Die muss dann die richtigen Schritte für eine Annäherung an die EU unternehmen. Wenn sie die richtigen Reformen auf den Weg bringen, dann können wir sagen, wie ihr Weg in die EU ist und wie lange der dauert. Die EU-Kommission in Brüssel dämpft den Enthusiasmus des polnischen Parlamentariers. Die Mitgliedschaft der Ukraine stehe nicht auf der Tagesordnung. Viel wichtiger sei die Versorgung der EU-Mitglieder mit russischem Gas. Kommissionspräsident Barroso habe deshalb täglich Kontakt mit den Verantwortlichen in der Ukraine und mit Wladimir Putin, unterstreicht sein Sprecher Amadeo Altafei. Wir versuchen, mit der Ukraine umzugehen, wie wir mit jedem anderen Drittland umgehen. Das heißt, wir haben direkten Kontakt mit dem Büro der Premierministerin und mit dem Büro des Präsidenten. Und natürlich sind die Kandidaten für die Präsidentenwahl auch mit uns in Kontakt. Die EU, das ist in den letzten Wintern klar geworden, ist auf eine stabile Ukraine angewiesen. Die Kommission steht Alleingängen einzelner Mitgliedstaaten im Verhältnis zur Ukraine extrem kritisch gegenüber. Altafei? Energiesicherheit ist für uns ein entscheidendes Thema. Und wir erwarten, dass Europa mit einer Stimme spricht, wenn es um derartige Themen geht. Vorerst aber bleibt abzuwarten, wer heute im ukrainischen Präsidentenwahlkampf das Rennen macht. Kroatien hat seit dem vergangenen Sonntag schon einen neuen Präsidenten. Überraschend klar setzte sich der Sozialdemokrat Ivo Josipovic durch. Und er hat vor allem ein Ziel: ein erfolgreiches Ende der EU-Beitrittsverhandlungen. Andrea Mühlberger über Kroatiens neuen Präsidenten. Mit Ivo Josipovic haben sich die Kroaten zwar für einen Präsidenten entschieden, der bisher in der Öffentlichkeit durch Farblosigkeit und langweilige Reden glänzte, doch der Juraprofessor und Komponist ist in jeder Hinsicht staatsmännischer und EU-kompatibler als der Verlierer Milan Bandic. Die schrägen Auftritte und Macho-Sprüche des Zagreber Bürgermeisters würdigten vor allem Nationalisten und Auslandskroaten in seiner bosnischen Heimat. Doch die Mehrheit im Land wünscht sich offensichtlich einen weltgewandten Präsidenten ohne Makel und frei von Korruptionsvorwürfen. Einen, der Kroatiens EU-Beitritt beschleunigt und der vollendet, was sein Vorgänger Stipe Mesic in zwei Amtszeiten nicht mehr geschafft hat. Bei meinem Amtsantritt habe ich ein Kroatien vorgefunden, das isoliert war, wo keiner hinkam, dessen führende Politiker nirgends eingeladen wurden. Blickt der scheidende Präsident Mesic zurück auf die schwierige Zeit nach dem Krieg unter dem nationalistischen Staatsgründer Franjo Tudjman. Inzwischen spiele Kroatien international eine wichtige Rolle als demokratischer Rechtsstaat, mit dem viele Länder zusammenarbeiten wollen. Jetzt müssten nur noch ein paar restliche Verpflichtungen erfüllt werden. Das heißt in erster Linie Korruption auf allen Ebenen bekämpfen und das Justiz- und Verwaltungssystem umkrempeln. Auch wenn seine Kompetenzen als Präsident dabei ziemlich eingeschränkt sind, scheint Ivo Josipovic dafür genau der Richtige. Im Wahlkampf hat der Juraprofessor angekündigt, sogar die Sicherheitsdienste im Kampf gegen Korruption und organisiertes Verbrechen zu mobilisieren. Kroatiens größte Hürden auf dem Weg nach Brüssel. Für den feierlichen Tag des Beitritts hat sich der nächste Präsident des Adria-Staats, Ivo Josipovic, bereits die passenden Worte zurechtgelegt. Ich werde sagen, dass Kroatien ein Land der europäischen Tradition ist und dass es endlich in der Gesellschaft angekommen ist, in die es gehört. Der 52-jährige Jurist mit Wurzeln im Zagreber Bürgertum wird einem EU-Beitritt Kroatiens jedenfalls nicht im Weg stehen. Es ist ein skurriles Bild, das sich regelmäßig den Anwohnern der Ems bietet, wenn riesige Kreuzfahrtschiffe auf ihrer ersten Fahrt von der Werft zum Meer vorsichtig durch den viel zu schmal wirkenden Fluss fahren. In der Vergangenheit wurde die Ems regelmäßig für die Ozeanriesen ausgebaggert. Doch solche Arbeiten müssen künftig strenger kontrolliert werden, zum Schutz der Umwelt. Das hat der Europäische Gerichtshof am Donnerstag beschlossen. Wolfgang Landmesser fasst zusammen. Ausbaggerungen müssten grundsätzlich einer Verträglichkeitsprüfung unterzogen werden, so die Richter. Für Folgearbeiten kann laut Urteil allerdings eine Standardgenehmigung reichen, also für Ausbaggerungen, die immer wieder notwendig sind, um eine bestimmte Tiefe der Fahrrinne beizubehalten. Wann eine Ausbaggerung auf ihre Verträglichkeit überprüft werden muss, hat jetzt das Verwaltungsgericht Oldenburg im Detail zu entscheiden. Dort hatte die Stadt Papenburg gegen die Aufnahme der Ems in die sogenannte Habitat-Richtlinie der EU geklagt. Diese hat das Ziel, natürliche Lebensräume von Tieren und Pflanzen zu schützen und ein zusammenhängendes europäisches Netz von Schutzgebieten zu schaffen. Wegen der anhängigen Klage hat die Bundesrepublik bisher noch nicht ihre Zustimmung erteilt, den Fluss unter Schutz zu stellen. Der EuGH stellte jetzt aber klar, dass die Stadt Papenburg den besonderen Schutz der Ems nicht blockieren kann. Jetzt müssten alle Bauarbeiten am Fluss daraufhin geprüft werden, ob sie den natürlichen Lebensraum beeinträchtigen. Für die Schifffahrt wird die Ems regelmäßig ausgebaggert und vertieft. Davon profitiert vor allem die Papenburger Meierwerft. Die Werft produziert riesige Kreuzfahrtschiffe. Um sie an die Kunden auszuliefern und in die Nordsee zu überführen, muss der Fluss entsprechend tief sein. Und weil die Kreuzfahrtschiffe immer größer und schwerer werden und damit mehr Tiefgang haben, wurde die Ems in der Vergangenheit immer wieder ausgebaggert. Auftritt eines Schwaben. Der in Baden-Württemberg als Ministerpräsident glücklose und ungeliebte Günther Oettinger soll deutscher EU-Kommissar werden, zuständig für Energiefragen. Kommissionspräsident Barroso will ihn, aber bevor es soweit ist, muss das EU-Parlament Barrosos Personalvorschlägen zustimmen oder sie komplett ablehnen. Die EU-Kommissare müssen in diesen Tagen vor dem Parlament vorsprechen und sich teils sehr kritischen Fragen stellen. Am vergangenen Donnerstag war Günther Oettinger dran und dem in der Vergangenheit rhetorisch nicht immer geschickten Schwaben war ein schwerer Gang prophezeit worden. In der Kritik stand Oettinger auch wegen angeblich zu großer Nähe zu den Energieversorgern. Doch dann sprach Oettinger von einer Neuausrichtung der EU-Energiepolitik, von Energiesicherheit und europäischer Solidarität. Ich selbst sehe mich als Moderator und nicht als Botschafter für Kernkraft. Da habe ich jetzt in der europäischen Ebene eine andere, eine dienende Funktion. Drei Säulen für seine 5 Jahre als Energiekommissar nannte Oettinger: Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Versorgungssicherheit. Wer ein Kreuzverhör Oettingers durch die EU-Parlamentarier erwartet hatte, wurde enttäuscht. Die Abgeordneten gaben Oettinger ausgiebig Gelegenheit, seine Vorstellungen darzulegen. So kündigte er für Anfang nächsten Jahres einen Aktionsplan zum Energiesparen an und er schloss zur Zufriedenheit der Grünen auch gesetzliche Zwänge nicht aus. Das kam gut an bei den EU-Parlamentariern. Herr Kommissar, für meine Begriffe sind Sie bisher sehr überzeugend, muss ich sagen. Herr Oettinger, Sie machen das sehr souverän, das gefällt mir sehr gut. Zunächst vielen Dank für eine Atmosphäre, die ich als weit mehr wohltuend empfunden habe, als mir alle vorhersagten. Sie waren sportlich und fair. Aufatmen bei Günther Oettinger also und wohl auch bei der Bundesregierung, die ihn für Brüssel empfohlen hat. Der erste große Auftritt in Brüssel jedenfalls ist Oettinger gelungen. Unser Korrespondent Peter Heilbrunner kommentiert. Es gibt im Leben noch Überraschungen. Das ist die gute Nachricht vom Auftritt Günther Oettingers vor dem Europaparlament. Platz genommen hatte vor den Abgeordneten ein weggelobter Ministerpräsident und politisches Leichtgewicht. Die deutsche Öffentlichkeit zumindest ist nicht müde geworden, in den vergangenen Wochen ein solches Bild von Oettinger zu zeichnen. Sollten die Abgeordneten geglaubt haben, was überall zu lesen und zu hören war, müssen sie sich 3 Stunden lang die Augen gerieben haben. Am Ende erlebten sie einen Kandidaten, der sie inhaltlich voll überzeugt hatte. Sogar Applaus gab es von den Abgeordneten, nicht nur aus dem eigenen Lager. Mit Oettinger hatte sich den Parlamentariern ein Kommissarsanwärter präsentiert, der äußerst fachkundig ist, nicht um den heißen Brei rumredet, aber auch nicht Dinge verspricht, die er nicht halten kann. Der Schwabe machte deutlich, dass seine Haltung zur Atomkraft im europäischen Geschäft keine Rolle spielt, schlicht weil die Nationalstaaten zuständig sind beim Thema Energiemix. Der CDU-Politiker hat aber auch gezeigt, dass er sich inmitten der Abgeordneten wohlfühlt und er hat ihnen mit auf den Weg gegeben, was er von ihnen erwartet. Sie sind meine Truppen, hat Oettinger in das Halbrund des Parlaments gerufen und damit deutlich gemacht, auf welcher Seite er zu stehen gedenkt, bei den Europäern und nicht bei den nationalen Regierungen. Klar ist aber auch, die Zeit der Lippenbekenntnisse ist bald vorbei. Dann muss Oettinger zeigen, wie er die europäische Energiepolitik im Alltag gestalten möchte. Pragmatismus allein wird da nicht reichen. Es geht um die politische Durchsetzungskraft. Der CDU-Mann Oettinger wird seiner Kanzlerin die Stirn bieten müssen. Er muss Sarkozy in Schach halten und auf eine Öffnung der Monopolstrukturen in Frankreich drängen. Auf der anderen Seite stehen die Versorger E.ON, RWE und Vattenfall, mit denen sich der zukünftige Energiekommissar anlegen muss. Sie müssen Milliarden in die Hand nehmen, um Europas Gas- und Stromleitungsnetze endlich krisenfest zu machen und sie müssen endlich Wettbewerb zulassen und sich bei der Preisgestaltung in die Bücher schauen lassen. Ein deutscher Kommissar allein kann diese Mammutaufgabe nicht stemmen. Es wäre jedoch schon viel erreicht, wenn Oettinger seine Kollegen nicht ausbremsen würde, weil es um deutsche Interessen geht. Im Tagesgeschäft erst wird sich erweisen, ob Günther Oettinger wirklich unabhängig handelt und europäisch denkt. Der Anfang war vielversprechend. Jetzt muss der als Ministerpräsident häufig glücklose CDU-Politiker beweisen, dass er seine Versprechen auch halten kann. Denn eine dritte Chance wird Oettinger nicht bekommen. Er muss seine zweite nutzen. Peter Heilbrunner kommentierte. In unserem nächsten Beitrag blicken wir ins Nachbarland Tschechien. Die Roma sind dort eine kleine Minderheit. Aus Sicht der meisten Tschechen verursachen sie aber die größten gesellschaftlichen Probleme. Schon zu kommunistischen Zeiten wurden sie als kriminelle Gruppe gebrandmarkt und daran hat sich bis heute wenig geändert. Kaum ein anderes Thema bringt die Tschechen derart in Rage. Rechtsradikale Gruppen machen Stimmung und erhalten reichlich Rückendeckung. Viele Politiker versuchen, die Probleme zu lösen, indem sie die Roma immer weiter vom Rest der Bevölkerung abgrenzen, auch in den Schulen. Amnesty International spricht deshalb in einem nun veröffentlichten Bericht von systematischer Diskriminierung. Aus Prag berichtet Christina Janssen. Viele Roma-Kinder haben in Tschechien kaum eine Chance auf eine gute Ausbildung. Ein großer Teil von ihnen besucht nicht normale Grundschulen, sondern Schulen für geistig Behinderte. In einigen Gemeinden existiere praktisch ein getrenntes Bildungssystem, sagt die amerikanischstämmige Menschenrechtsaktivistin Gwendolyn Albert. Sie befasst sich seit mehr als 10 Jahren mit der Situation der Roma in Tschechien. The special schools are schools that are designed for children. Die Sonderschulen waren für Kinder mit geistiger Behinderung konzipiert. Das heißt für Leute, die auch als Erwachsene nie über das intellektuelle Niveau eines 12-Jährigen hinauskommen. Während des Kommunismus und bis zum Jahr 2005 war es diesen Kindern per Gesetz untersagt, irgendeine Art von höherer Bildung zu erlangen. In anderen Worten, sie waren dafür vorgesehen, die einfachen körperlichen Arbeiten in dieser Gesellschaft zu verrichten. Das war ihre Rolle. Und daran, so die Kritik von Amnesty International und anderen, habe sich bis heute kaum etwas geändert. Dabei hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die tschechische Regierung schon vor 2 Jahren in einem Urteil zu Gegenmaßnahmen verpflichtet. Das Problem sei aber, so Gwendolyn Albert, dass sich das System verselbstständigt habe. Inzwischen werden diese Schulen in den betreffenden Gemeinden schlicht als die Roma-Schulen betrachtet. Und viele Roma-Eltern wollen auch, dass ihre Kinder auf diese Schulen gehen, denn sie möchten, dass die Kinder alle zusammen sind. Wenn sie versuchen, ihre Kinder auf die normalen Schulen zu schicken, dann sind sie den rassistischen Angriffen ihrer Mitschüler, Lehrer und der Schulverwaltungen ausgesetzt. So landet in Tschechien etwa jedes dritte Roma-Kind auf einer Sonderschule und gilt damit als leicht geistig behindert. Menschenrechtsaktivistin Albert sieht die Hauptursache für diese Situation in einem ausgeprägten Rassismus und Nationalismus. In Umfragen bestätigt sich immer wieder, dass die große Mehrheit der Tschechen Aversionen gegen die Roma hegt. Niemand würde bestreiten, so Albert, dass diese Minderheit objektiv große Probleme verursache. Doch es sei offenkundig, dass selbst diejenigen Roma, die sich um Integration und ökonomischen Erfolg bemühten, gerade in Tschechien massiv behindert würden. Das zeige der Vergleich mit anderen Ländern. What's very interesting is that in recent years. Viele Roma sind in den vergangenen Jahren nach Großbritannien ausgewandert, um dort zu arbeiten. Und es ist wirklich faszinierend. Dort hat die Regierung kürzlich eine große Studie in Auftrag gegeben. Und es hat sich herausgestellt, dass die eingewanderten Roma-Kinder im britischen Schulsystem keine Probleme haben. They do just fine in the UK school system. Der Exodus der tschechischen Roma hat Ausmaße angenommen, die dem Land inzwischen international Schwierigkeiten bereiten. So hat Kanada wegen der großen Zahl von Asylanträgen im vergangenen Sommer die Visumspflicht für Tschechen wieder eingeführt. Aktuellen Schätzungen zufolge leben in Tschechien zwischen 150 und 300.000 Roma. Sie machen also höchstens 3% der tschechischen Bevölkerung aus. Oft leben sie in abgetrennten Stadtteilen. In diesen Armutsvierteln, so Amnesty, seien mehr als 60% der Menschen arbeitslos. Der tschechische Minister für Minderheiten, der parteilose Michael Kozab, ist einer der wenigen Politiker, die sich ernsthaft für eine Lösung der Probleme einsetzen. Doch er stößt mit seinen neuen Denkansätzen in praktisch allen Parteien auf Widerstände. Im kleinen Nordirland sorgt in diesen Tagen das Privatleben des Regierungschefs Peter Robinson für Schlagzeilen und politische Folgen. Seine Frau Iris, ebenfalls in der Politik und unter anderem Abgeordnete des nordirischen Regionalparlamentes, hatte eine Affäre mit einem 40 Jahre jüngeren Mann und sie soll diesen auch finanziell begünstigt haben. Mrs. Robinson zog bereits Konsequenzen und legte ihr Mandat nieder. Ihr Mann, der als Schlüsselfigur der Annäherung zwischen Protestanten und Katholiken in Nordirland gilt, lässt sein Amt für 6 Wochen ruhen. Die Krise kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt für Robinson. Seine protestantische Democratic Unionist Party, DUP, und ihr Koalitionspartner, die katholische Sinn Féin-Partei, streiten seit Monaten darüber, wann und wie die geplante Übertragung der Polizei- und Justizbefugnisse von London an die nordirische Provinzregierung erfolgen soll. So wird das Privatleben des Regierungschefs zur Belastung für Nordirlands Politik. Ralf Borchardt über die Robinson-Affäre. Wenn seine Ehefrau Iris eine Affäre hatte und ihrem jungen Liebhaber 50.000 Pfund zugeschanzt hat, warum muss dann auch Peter Robinson Konsequenzen ziehen? Der Regierungschef, der eine 6-wöchige Auszeit nehmen will, beantwortet die Frage so. Iris is receiving acute psychiatric treatment. Iris ist in akuter psychiatrischer Behandlung. Als Vater und Ehemann muss ich der Familie Zeit widmen. Der 61-jährige Peter Robinson und seine 60-jährige Frau Iris sind seit fast 30 Jahren verheiratet. Sie galten bisher als politisches Traumpaar, das mächtigste Paar Nordirlands, Abgeordnete sowohl im nordirischen Regionalparlament in Belfast als auch im britischen Unterhaus in London. Vor 2 Jahren hatte Iris Robinson eine Affäre mit einem damals 19-Jährigen. Im Anschluss unternahm sie offenbar einen Selbstmordversuch. Eine besondere Rolle spielt das Geld, das sie ihrem 40 Jahre jüngeren Liebhaber verschafft hatte, umgerechnet 55.000 Euro Darlehen von 2 Unternehmern für die Eröffnung eines Cafés. Nach den parlamentarischen Regeln muss ein solches Darlehen deklariert werden, was nicht geschah. Nach Recherchen des britischen Rundfunks BBC hat auch Peter Robinson von dem Darlehen gewusst und dieses verschwiegen. Das wird ihm nun offiziell zum Vorwurf gemacht. Doch es geht in dem Skandal um weit mehr. Es ist die Mischung aus Sex, Geld und Religion, die für die großen Schlagzeilen sorgt. Und es ist eine gute Portion Häme dabei. Die Partei der Robinsons, die protestantische DUP, ist erzkonservativ. Iris Robinson hat in der Vergangenheit unter anderem mit Attacken auf Homosexuelle von sich reden gemacht und sich auch sonst als Moralapostel geriert. Dass sie selbst von allen Ämtern zurückgetreten ist und aus der Partei ausgeschlossen wurde, war die erste Konsequenz aus dem Skandal. Die zweite, die 6-wöchige Auszeit des Regierungschefs, wirft weitere Fragen auf. Kommt Peter Robinson wirklich zurück? Der stellvertretende Vorsitzende der DUP, Nigel Dodds. It was unanimously agreed. Wir sind uns in der Partei einig, dass trotz Versuchen der Presse und der politischen Gegner, Peter Robinson ganz zum Rücktritt zu drängen, er unsere volle Unterstützung hat, Parteivorsitzender zu bleiben. Viele Beobachter bezweifeln, ob Peter Robinson nach 6 Wochen mit voller Autorität ins Amt des Regierungschefs zurückkehren kann. Die Folge könnten baldige Neuwahlen in Nordirland sein und noch mehr Probleme für den ohnehin schwierigen Versöhnungsprozess zwischen Protestanten und Katholiken. Das war der Europa-Report. Am Mikrofon verabschiedet sich Tim Aßmann.